Erster Jesus erzählte eine Geschichte. Er sagte, dass die Leute immer beten sollen. Sie sollen nicht aufhören. Zweiter, er sagte, in einer Stadt war ein Richter. Er hatte keine Angst vor Gott. Er kümmerte sich nicht um Menschen. Dritter, in der Stadt war auch eine Frau, die Witwe war. Sie ging zum Richter und sagte, hilf mir. Ich habe Probleme mit einem Mann. Vierter, der Richter wollte lange Zeit nicht helfen. Aber dann dachte er, ich habe keine Angst vor Gott. Ich kümmere mich nicht um Menschen. Fünfter, aber ich werde der Witwe helfen. Sie macht mir Mühe. Sonst kommt sie immer wieder und nervt mich. Sechster, der Herr sagte, hört, was der ungerechte Richter sagt. Siebter, Gott wird seinen Leuten helfen. Sie rufen Tag und Nacht zu ihm. Er wird ihnen schnell helfen. Achter, ich sage euch, er wird ihnen bald helfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er dann Leute finden, die an ihn glauben? Neunter, Jesus erzählte eine andere Geschichte. Sie war für Leute, die dachten, sie sind gut. Sie dachten, andere Leute sind nicht gut. Zehnter, zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer. Der andere war ein Zöllner. Elfter, der Pharisäer stand da und betete, Gott, ich danke dir. Ich bin nicht wie andere Leute. Ich bin kein Räuber, kein böser Mensch, ich betrüge meinen Partner nicht. Ich bin auch nicht wie der Zöllner. Zwölfter, ich esse zwei Tage in der Woche nichts. Ich gebe Gott von allem, was ich verdiene, etwas ab. Dreizehnter, der Zöllner stand weit weg. Er wollte nicht einmal zum Himmel schauen. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, sei gut zu mir. Ich bin ein Sünder. Vierzehnter, ich sage euch, der Zöllner ging nach Hause und war gut vor Gott. Der Pharisäer nicht. Wer denkt, er ist wichtig, wird klein gemacht. Wer sich klein macht, wird wichtig gemacht. Fünfzehnter, die Leute brachten kleine Kinder zu Jesus. Er sollte sie berühren. Aber die Freunde von Jesus sagten, sie sollen weggehen. Sechzehnter, aber Jesus rief die Kinder zu sich. Er sagte, lass die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht auf. Denn das Reich Gottes ist für solche Leute. Siebzehnter, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, kann nicht hineinkommen. Achtzehnter, ein wichtiger Mann fragte Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Neunzehnter, Jesus sagte, warum nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Zwanzigster, du kennst die Gebote, du sollst deinen Partner nicht betrügen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Falsches sagen. Du sollst deine Eltern ehren. 21. Der Mann sagte, das habe ich alles schon als Kind gemacht. 22. Jesus sagte, etwas fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den armen Leuten. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. 23. Der Mann war traurig, als er das hörte. Denn er war sehr reich. 24. Jesus sah ihn an und sagte, es ist schwer für reiche Leute, in das Reich Gottes zu kommen. 25. Es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen. Es ist schwerer für einen reichen Mann, in das Reich Gottes zu kommen. 26. Die Leute, die zuhörten, sagten, wer kann dann gerettet werden? 27. Jesus sagte, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. 28. Petrus sagte, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. 29. Jesus sagte, ich sage euch, jeder, der sein Haus, seine Frau, seine Brüder, seine Eltern oder seine Kinder für das Reich Gottes verlässt, 30. wird viel mehr bekommen. Er bekommt es schon jetzt und in der Zukunft ewiges Leben. 31. Jesus nahm seine 12 Freunde mit. Er sagte, wir gehen nach Jerusalem. Dort wird alles passieren, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. 32. Er wird an Leute gegeben, die nicht Juden sind. Sie werden ihn verspotten, beschimpfen und anspucken. 33. Sie werden ihn schlagen und töten. Aber am dritten Tag wird er wieder leben. 34. Die Freunde verstanden das nicht. Sie wussten nicht, was er meinte. 35. Jesus kam in die Nähe von Jericho. Dort saß ein blinder Mann am Weg und bettelte. 36. Er hörte, dass viele Leute vorbeigingen. Er fragte, was los ist. 37. Mann sagte ihm, Jesus aus Nazareth geht vorbei. 38. Er rief, Jesus. Sohn Davids, hilf mir. 39. Die Leute, die vorne gingen, sagten, er soll still sein. Aber er rief noch lauter, Sohn Davids, hilf mir. 40. Jesus blieb stehen und sagte, man soll ihn zu ihm bringen. Als er da war, fragte Jesus ihn, 41. Was soll ich für dich tun? Der Mann sagte, Herr, ich möchte wieder sehen können. 42. Jesus sagte, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dir geholfen. 43. Sofort konnte er wieder sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Alle Leute sahen das und lobten Gott.